Also nein, das geht ja nicht. Aber Scheiße, was war das denn dann, wenn das nicht war? Ja, ich weiß doch, ich glaube, das war das. Genau. Ja, Scheiße, die waren dann. Ja, vielleicht. Und hiermit ist unsere Geschichte des heutigen Tages. Scheiße, das war kein Traum. Und jetzt kommt die Sandmänner-Geschichte. Das Silberbein vom Sandmann in einem tiefen, dunklen Wald befand sich ein altes, halb verfallenes Schloss. Seit vielen Jahren lebte darin ein alter Sandmann mit seinem Diener. Oh. Der Sandmann hatte ein Silberbein. Und sein Diener ein Holzbein. Eben. Eines Tages starb der Diener, der dem Sandmann jahrelang treu gedient hatte. Jedoch nicht sehr. Ja. Noch. Viel Lohn dafür bekam, dachte sich nun der Sandmann braucht kein Silberbein nicht mehr. Aber mir kann es noch nützen und für die jahrelange Dienste wäre das ein gerechter Lohn. Also tauschte er kurzerhand sein Holzbein gegen das Silberbein aus. Als es Nacht wurde, verschloss der Diener wie immer alle Fenster und Türen des Schlosses. Etwas Unheimliches war ihm ja nun schon zumute. Und weit und breit nur das Rauschen des Waldes, das Knistern des Kaminfeuers und hin und wieder das Heulen eines Wolfes in der Ferne. Der Diener legte sich ins Bett und schlief alsbald ein. Um Mitternacht schreckte der Diener plötzlich zurück. Auf. Hat er nicht etwas gehört? Ja, jetzt hört er es ganz deutlich. Erst ein leises, dann immer hörbares. Dieses Geräusch kam näher und Diener wurde ganz anders. Jetzt hört er eine Stimme. Wo ist mein Silberbein? Wo ist mein Silberbein? Jetzt hört er die Stimme des verstorbenen Sandmännchens. Eigentlich wollte der ja in seiner Gruft im Schlosskeller liegen. Dem Diener wurde ganz anders. Doch so schnell wie der Spuk begonnen hatte, so schnell war er vorüber. Gleich am nächsten Tag, nach einer sehr unruhigen Nacht und schaurigen Träumen, permanent verfolgt von alten Sandmännern, machte sich der Diener daran, alle Schlösser zu erneuern und alles zu sichern. Besonders sorgfältig wurden die Türen zur Gruft und zum Keller abgeschlossen und verriegelt. Mit einem unwohlen Gefühl legte sich der Diener abends in seiner Kammer unterm Dach ins Bett und es geschah wieder. Genau Mitternacht wurde er wieder von einem sich nähernden. Scheiße! Fuck, wer ist da? Geweckt. Die Schritte kamen näher und näher und blieben genau vor seiner Kammer stehen. Schweißgebadet lag der Diener in seinem Bett. Jetzt bewegte sich die Tür gegen Hand nach unten. Sicher dieser Typ nicht sein Ding ab. Komm, ganz deutlich hört ihr nun die vertraute Stimme des Sandmännchen. Wo ist mein Silberbein? Wo ist mein Silberbein? Die Hina bekam fast einen Herzschlag. Love, rührte er sich nicht. Plötzlich fiel die Tür ins Schloss und der Spuk war wieder zu Ende. Erleichtert atmete der Diener auf. Am nächsten Morgen wurden die Vorkehrungen noch verbessert. Nun brachte der Diener gleich zwei zusätzliche Schlösser an seine Tür an und erhob eine alte Diele unter dem Türgriff. Trotzdem um Mitternacht das gleiche Spiel. Genau um Mitternacht wurde ihr wieder von einem sich nähernden. Es war dreimal. Geweckt. Geweckt. Die Schritte kamen näher und näher und blieben genau vor der Kammer stehen. Trotz Schlösser und Diele öffnete sich wieder die Türe. Der Diener wieder ins Bett nimmt. Noch so, schweißgebadet, lag der Diener wieder im Bett. Hallo. Noch weiter unter der Decke verkrochen. Wo ist mein Silberbein? Wo ist mein Silberbein? Hörte er den alten Grafen sagen und dabei immer näher kommend. Es hast du gesagt. Nun musste er ganz dicht an seinem Bett stehen. Der Diener hielt den Atem ab. Wieder mit einer tiefen Stimme hörte er. Wo ist mein Silberbein? Mein Silberbein! Was lernen wir daraus? Hallo! Finger weg von den Drogen, liebe Leute! Ganz viele Finger weg! Auch! Oh, schon aus oder was?